all the bad girls. Cold time, holy Wiener. Black cards, weiße Lines, ja, ja. Kein Tritt mit Mund und Bauchkrell. Backstage voller Bad Girls. Backstage voller Bad Girls. Backstage voller Bad Girls. Um mich rum mit dem Mond unter Neon Lights. Bentley Truck. Baby, komm mit mir, wir fahren. Backstage Pass für deine Freunde nicht bezahlt. Sie sagt, UFO, du fährst viel zu fest, ja. Schnall dich an den Sane-Mode im Tesla. Sie macht alles, also wird sie nie gepest, ja. Eis im Drink, ja. Diamond Baguettes, ja. Sei meine Gigi, ja. Baby, komm, sei meine Gigi Hadid. Fahren durch die City, ja. Wir fahren durch die City, pass auf, wen du liebst. Schleich auf sein Ex-Bab, trinken auf Ex-Bab. Steig aus dem Bentley, komm mit dem Backstage. Ja, ja, skip, skip. Backstage voller Bad Girls. Cold time ohne Wiener-Schein. Black Cards, weiße Lines, ja, ja. Kein Zutritt, nur die Bros, komm rein. Backstage voller Bad Girls. Backstage voller Bad Girls. Backstage voller Bad Girls. Um mich rum mit dem Mond und der Neon Lights. Baby, ja, vergiss mal deinen Ex. Ich hol dich ab, so wie der Knight Rider.